ungefähr, das war eine, aber es waren, der Hauptrausch war die Theoriebildung, die Selbstständige und die Wachhalten, die Zeit, die disponible Zeit rauszuschlagen. Also wenn man Liebknechts Satz diesem System keinen Mann und keinen Groschen sozusagen modernisiert, dann hat man deren experimentelles Leben vor sich, was sie damals in einer neuen gesellschaftlichen und materiellen Situation nach dem Krieg in diesen consumer-kapitalistischen Umgebungen ausprobiert haben, in einer Form, sich zu verweigern und dennoch nicht zu verblöden dabei oder zu versumpfen, ja, überhaupt nicht. Und sie zu intervenieren, also diese Zeitschriften, dieses literarische Leben, diese Wachheit, ja, sich mit allem auseinanderzusetzen, obwohl man eigentlich der letzte Lumpe ist und mittellos ist. Gerade deswegen, man könnte da Max Stirners berühmte Titel, ich habe meine Sache auf nichts gestellt, auch der wird auch evoziert dabei, aber die haben das eben viel nüchterner getan. Die haben das viel nüchterner getan als dieser Romantizismus des Max-Stirner-Realismus. Sondern die haben das in einer historisch-materialistisch belehrten Weise getan. Die haben sich mit Sartre und all dem auseinandergesetzt. Und die haben sich das angemaßt. Es ist auch ein Lebensstil der Anmaßung völlig prekarisierter Leute. Wir reden hier mit, wir haben hier was zu sagen, wir haben unsere unmittelbare Erfahrung, aber wir haben nicht nur die unmittelbare Erfahrung, machen keinen Unmittelbarismus, sondern wir haben das aufgeladen, wir laden das auf zusammen mit dem höchsten Stand theoretischen Niveaus. Deswegen auch ständig Ausschlüsse wegen die deutschen Nationalsituationisten sind wegen erwiesener theoretischer Unfähigkeit ausgeschlossen worden. And they meant it, die ausgeschlossen haben. Ungefähr so. Das ist, weil wir vorhin den Panegyrikus schon erwähnt haben, also einige Passagen darin, das ist wirklich große Trinkerliteratur. Da beschreibt, also teilweise natürlich fällt das auch ein bisschen in so eine Selbststilisierung, die jemand wie Debord eigentlich und die aus situationistischer Kritik eigentlich fremd ist. Das hat manchmal was davon, trotzdem liest sich das natürlich total toll. Also wenn man selber irgendwie viel am Trinken, das macht das totalen Spaß, dann so ein paar Passagen aus dem Panegyrikus sich irgendwie anzuschauen. Ansonsten vielleicht nur zur Ergänzung, weil du fragst, wie haben die dann so überlegt, ne? Und welche komischen Jobs gemacht haben, also Lagerarbeiten oder in den elektristischen Bildern kann man dann auch immer mal lesen, der gerade eingefahren ist, weil er angeblich geklaut hätte oder so. Ne? Das waren halt total junge Leute, ne? Also ab und zu sind auch welche im Knast gelandet, weil sie irgendwie, also die waren nicht 60, ja weiß nicht, irgendwie bei 20 oder so. Weil sie dann irgendwie halt Sex hatten mit Leuten, die offiziell noch minderjährig waren, ne? Und sind Leute halt auch dann mal in der Klapse irgendwie gelandet. Ne? Also sozusagen schon erstmal ein relativ gefährliches Leben, wo sozusagen wahrscheinlich einfach, wo halt nicht umsonst hat dann Malcolm McLaren anhand von den Lettristen, was es dann für Lieferungen gab, dann so eine Mode wie Punk erfunden. Ne? Also so eine ganz bestimmte Art von irgendwie Peter Dämon. Und also sozusagen man haut, man schlägt sich halt irgendwie durch. Also wahrscheinlich dann auch mal kleiner Drogenhandel dabei oder Schnorren oder sonst irgendwas. Ich würde jetzt bitten, also damit wir bei der Diskussion wirklich an die kitzligen Punkte kommen, um die es geht, diese Aktualisierung der situationistischen Theoriebildung als kritische Theorie, für die kritische Theorie. In diesem emphatischen Sinne, da würde ich gerne noch in der Diskussion rankommen. Diese Frage mit, was gibt sie denn jetzt noch her, nachdem sie diesen blinden Fleck offenbart hat? Und dazu kommt ja noch der andere blinde Fleck, den wir auch leider nur ganz also anreißen können in unserer Darstellung, nämlich den gegenüber der Trennung des Geschlechts. Und das ist also, jetzt gebe ich den wirklich mal rum, nur um das zu belegen, diesen unsäglichen Basler Katalog. Und da sieht man das nur halt gleich. Blätter jetzt mal durch und dann brauche ich nichts dazu zu sagen oder auch bei manchen dieser Männer-Mief-Bilder da, wo sie dann die Bierhumpen heben und so weiter, also das haben wir extra reingebastelt, weil damit man dann die Aura auch mal mitbekommt, der Blindheit gegenüber der nicht nur sozusagen der feministischen Ansätzen, die es damals natürlich auch schon längst gab und dieser marginalen eher Rolle oder sagen wir dieser unterbelichteten Rolle der Situationistinnen, da gibt es auch ein kleines Büchlein, was aber sehr oberflächlich ist, Situationistinnen und andere, so ungefähr seit 10 Jahren gibt es das und einige sehr gutes Interview von der Situationistin Beyond, die auch noch lebt, die in Kopenhagen neulich sehr interessant bei so einem Kongress über diese Zeit berichtet hat, sehr desillusionierend auch, und die schildert, wie, das war, man muss sich ja vorstellen, dass die Situationistin ungefähr 60 am Höhepunkt, waren das ungefähr so die 60 Mitglieder, davon waren 6, 7 Mitglieder weiblich, und die haben dann auch entsprechend meistens so eine hierarchisierte Arbeit gemacht, die Zeitschrift fertig gemacht, die technischen Sachen, die üblichen Rollen. Und dieser ganze Stil ist natürlich ein durchaus auch männerischer. Das ist heute zum Teil unerträglich. Leute, die durch Gender Studies und sowas belehrt sind und sensibel sind, die haben da größte Schwierigkeiten. Es ist zum Teil wirklich schwer erträglich, sich das reinzutun. Und erstaunlich, und es kommt irgendwie so eine Grundfigur meiner Rezeptionserfahrung mit SI, trotzdem ist noch einen Schwung drin und ist noch eine Faszination, ist noch ein Unabgegoltenes drin in dieser Prosa und diesem Stil der Situationisten, trotz dieses blinden Flecks.